Nach einer 20-stündigen Reise checke ich in meiner Airbnb-Villa in Kathmandu ein. Popcorn für die Mikrowelle sowie Satelliteninternet habe ich mitgebracht. Noch 23 Stunden bis zum Finale. Von hier aus werde ich es beobachten. Ich setze Bitcoin im Wert von 24 Millionen US-Dollar auf das rote Team. Mit Sonnenbrille und Hoodie sitze ich bei einem eiskühlten Cocktail vor dem Gerät. Noch kurz die News checken. Alles läuft nach Plan. Team Blau fühlt sich siegesicher, hat es doch schon in Vorrunden gut abgeschnitten. Doch Team Rot konnte in der Zwischenzeit zugewinnen und zählt jetzt 24 Millionen elektronische Staubsauger der Marke Roomba zu seinem Arsenal. Es ist also bald soweit. Das große Finale, die Schlacht um alles, wird in wenigen Stunden beginnen. Ich rauche einen Joint auf dem Balkon, um runterzukommen. Hier in Kathmandu fühle ich mich sicher. Fernab von den Hightech-Städten der westlichen Welt. Die Spiele beginnen schon kurz vor dem Finale mit den kleineren Teams. Es gibt weltweit Nachrichten von Ausfällen in Kommunikationsnetzwerken. Das PlayStation-Netzwerk ist down, wahrscheinlich eine mittlere DDoS-Attacke. Genauso das Netzwerk von Microsoft Xbox Live. Hier aus Kathmandu betrachte ich, wie die Welt sich schlafen legt. Größere Städte wie San Francisco, New York, Beijing und Tokio haben kein Internet mehr. Das Satelliteninternet ist noch stabil. Genüsslich greife ich in die Tüte mit dem gesüßten Popcorn. Auch das Satelliteninternet wird ausfallen, da bin ich mir sicher. Dann wird es auch bei mir ruhig werden. Ich habe mir ein paar Bücher über Spieltheorie mitgenommen, damit mir nicht langweilig wird. Die Schäden werden erst in den nächsten Tagen ganz behoben sein. Manch ein kleiner Inselstaat wird es nicht überleben. Aktuell geht eine Liste mit Zielen im Darknet herum. Es soll ja fair zugehen. Ziele für Team Rot und Team Blau. Die russische Telekom zum Beispiel gehört Team Blau. AT&T und weitere amerikanische Netze übernehmen die Staubsaugerroboter von Team Rot. Es ist ein Spaß. Wochenlang habe ich mich auf dieses Event gefreut. Jetzt sind die finalen Chaos-Tage gekommen. Es ist ganz einfach. Gekaperte Computersysteme spielen gegeneinander, wer die meiste Infrastruktur aus dem Weg räumen kann. Dahinter stecken Hacker aus aller Welt und Ziel ist es, Freude am Gerät zu haben. Aktienkurse werden fallen, Menschen werden sterben, Chaos verbreitet. Und ich bin mittendrin. Ich bin kein Computergenie, nur jemand mit genug Know-how, um eventuell an dem Ganzen zu profitieren. Denn wenn das alles vorbei ist, werden die Wettbüros die Gewinne austeilen. Das heißt, falls sich deine Infrastruktur überhaupt erholt. Ein kleines bisschen Risiko ist schon auch dabei. Gegen 2 Uhr früh fällt das Satelliteninternet aus. Jetzt beginnt mein Alternativprogramm. Popcorn habe ich genug gegessen, betrunken bin ich auch schon. Ich lege mich in den Jacuzzi und höre Musik. Meinen persönlichen Soundtrack zum Weltuntergang. In ein paar Tagen werde ich erfahren, dass Team Rot gewonnen hat und mein Einsatz sich ausgezahlt hat. Doch jetzt döse ich im warmen Wasser der Unwissenheit. Verhaftungen werden folgen, die Börse wird sich innerhalb weniger Wochen erholen und das Ganze wird in Vergessenheit geraten. Doch ich war ganz vorne dabei beim Finale und die ganze Welt schaute zu.